Dieser hat für 7 der 11 Untersuchungshaft angeordnet. Die anderen 4 wurden unter Auflagen freigelassen. Diese Verhaftungs- und Durchsuchungsoperation zeigt die Kontinuität der Repression gegen organisierten Widerstand, die für Anarchistinnen permanent spürbar ist. So wurden im letzten Jahr 5 Personen unter Anklage der Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Sprengstoffanschlägen verhaftet, von denen 2 sich noch in Untersuchungshaft befinden. Am Tag der Verhaftung fanden zahlreiche spontane Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen in ganz Spanien statt. Von Berlin aus möchten wir unsere Solidarität für unsere 11 gefangenen Freundinnen und Gefährtinnen deutlich machen und unsere Wut zum Ausdruck bringen. Der Kampf gegen jegliche Form von Unterdrückung und Ausbeutung wird weitergehen, komme was wolle. In jahrelanger Praxis, gelebte Solidarität lässt sich nicht von staatlicher Gewalt bezwingen und kennt keine Grenzen. Mit Power durch die Mauer, bis sie bricht. Solidarität für alle Gefangenen. Haltet durch! Falls ihr euch wundert, was da am Ende der Kundgebung passierte, die staatliche Repression kennt leider auch in Berlin keine Grenzen. Die Maschinerie griff hier tief in die Trickkiste und sorgte für ein Hagelbombardement der Demo. Ziemlich gemein. Aber bekanntlich können ja auch wir fies und gemein sein. Um den Herrschenden kleine und große Streiche zu spielen und weil ein wenig Sport für das geistige und körperliche Wohl natürlich unabdingbar ist, lässt sich die linksradikale, autonome, antiautoritäre, anarchistische Szene sowie ihre Freundinnen sogar zu Wettbewerben hinreißen. Ein solcher hat Anfang 2013 unsere Aufmerksamkeit erregt. Sein Name: Come Over. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video dazu, in dem vermummte Menschen teilweise zu Fuß, teilweise in der U-Bahn Überwachungskameras demontierten. Denn genau darum ging es in dem Wettbewerb: Kamerasabotage. Das war sogar relativ erfolgreich. 14 Aktionen mit knapp 60 demolierten Kameras sind auf dem Blog comeover.noblogs.org dokumentiert. Uns hat es interessiert und wir haben mit einer Person gesprochen, die sich an entsprechenden Aktivitäten beteiligt hat. Zum Schutz der Person haben wir das Interview transkribiert und die Antwort von einem Computer neu einsprechen lassen. Außerdem möchten wir betonen, dass das Gespräch natürlich nur der Dokumentation dieser außergewöhnlichen Methode dient und auf keinen Fall als Aufruf zu irgendwelchen Aktionen verstanden werden sollte. Aber jetzt erstmal das Gespräch. Kannst du mir vielleicht kurz erklären, was an Überwachungskameras schlecht ist? Das Problem mit den Kameras ist, dass einfach alle Menschen überwacht werden, ohne jeden Verdacht. Und Leute, die sich beobachtet fühlen, handeln anders als vorher. Kameras sind halt auch ein Machtinstrument. Wenn du denkst, dass dich jemand beobachtet, dann machst du keine Sachen, die von der Norm abweichen. Das schränkt meine Rechte super weit ein, das zu machen, wozu ich Lust habe. Außerdem ist die Argumentation, wonach Kameras Kriminalität vorbeugen, totaler Quatsch. Wird ein Ort überwacht, verlagert sich halt alles woanders hin. Überwachungskameras verhindern also nicht wirklich Verbrechen. Wozu die Kameras gebraucht werden, ist ganz einfach Repression. Repression gegen alle, die sich nicht normal, also wie alle anderen, verhalten wollen. Du kannst das in London gut sehen. Da werden regelmäßig Leute aufgrund von Videomaterial identifiziert und verhaftet. Das kommt auch hier. Das Forschungsprojekt INDEC macht genau das. Nämlich Gefahren aufgrund von unnormalem Verhalten zu melden, inklusive Gesichtserkennung, Drohnen und Zugriff auf deine Mobilfunkdaten. Gruselig ist das. Und genau deswegen finde ich es gut, wenn es weniger Kameras gibt. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, die Kameras selber zu entfernen? Vor dem Polizeikongress 2013, der jedes Jahr in Berlin stattfindet, gab es einen Aufruf zu einem Wettbewerb, der Cam Over hieß. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Auf jeden Fall war die Idee super. Kann ich nur weiterempfehlen. Je mehr Leute das machen, desto besser. Und wie habt ihr die Dinge runterbekommen? So ganz einfach sieht's ja nicht aus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.

In dem Artikel heißt es weiter: By 2 p.m. things were beginning to happen. A large group of people had already arrived. Um 14 Uhr nahmen die Dinge ihren Lauf. Eine große Gruppe von Menschen traf ein und die kostenlose Gemüsesuppe war am Köcheln und wurde an hungrige, glückliche Ragamuffins verteilt. Währenddessen es sich weiter unten an der Portobello Road herumsprach wie ein Waldbrand. Sobald die ersten von vielen Bands auftraten und die Party so richtig losging, wartete die Polizei draußen, ohne Zweifel sich den Kopf darüber zerbrechend, was zur Hölle sie gegen das Ganze unternehmen sollte. Jemand ging zu ihnen und verteilte Flugblätter, in die sie ernsthaft interessiert wirkten. We have not employed security today, and we believe that no security will be necessary. It is up to us together to make it work. Treat others as you would expect to be treated and leave the place as it was when you arrived. We can only claim the right to use places if we are prepared to take responsibility to see that they are well looked after. We are here to be creative. We can leave the destruction to the authorities. Wir haben heute keinen Sicherheitsdienst beauftragt. Wir glauben daran, dass kein Sicherheitsdienst notwendig sein wird. Es bleibt uns allein überlassen, dass dies funktioniert. Behandelt andere so wie du selbst erwartest, von anderen behandelt zu werden. Und verlasse den Ort so, wie du ihn vorgefunden hast. Wir können nur das Recht erfordern, Orte zu nutzen, wenn wir bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Dass wir uns gut um sie kümmern. Wir sind hier, um kreativ zu sein. Die Zerstörung können wir den Autoritäten überlassen. Musikalische 8-Stunden-Programm. Faction. D plus V. Omega Tribe. Lack of Knowledge. Sleeping Dogs. The Apostles. Ambix. Null and Void. Soldiers of Fortune. The Mob. Polemic Attack. Poison Girls. Conflict. Flux of Pink Indians. Cress. Dirt. Euthanasia. Auch wenige poetische Moderationseinlagen wurden der Nachwelt zur Verfügung gestellt. She's not Kalinali and she didn't come from the valley. Dawn's onslaught slowly seeps through grimed glass window. No one sleeps. Alone. I know you said it. Feel alone. I love you. I'm going to drink, smoke a cigarette, do something I'll not regret. You calculate each move, what do you try to prove? Make space for instinct, give time to think. Don't talk of ups and downs, we choose to live in manic towns. It's a roller coaster ride, a roller coaster with nothing to hide. Genetic engineering now, fuck off, you hear me? And so, with the last of a genuinely horrifying succession of anti-nuclear films already screened, and with those mighty rows of peace, love, freedom banners hanging victoriously, proudly over the stage, it was soon time for Crass. Und so wurde es bald Zeit für Crass, mit der letzten bereits vorgeführten echt grauenvollen Serie von Anti-Atom-Filmen und mit diesen mächtigen Reihen von Friedens-, Liebes-, Freiheitsbannern, die siegessicher und stolz über die Bühne hingen. Crass wurden in einem blendend weißen Lichtstrahl gebadet, während sie gerade in einem Taumel von How Does It Feel explodierten. Do they owe us a living? Send the hordes into a final frenzied boil. Do they owe us a living? Ließ die Horden zum letzten Mal zu einem kochenden und rasenden Kessel werden. And then it was all over. Und dann war alles vorbei. Das Phänomen wurde sogar noch phänomenaler und der Traum, an den nur Crass und ihre Gefährtinnen geglaubt hatten, wurde großartigerweise vollkommen wahr. Nobody was hurt. Niemand wurde verletzt, niemand musste leiden, niemand herrschte und niemand wurde beherrscht. Für 24 Stunden hatte Crass ihre oft belächelte Version einer friedlichen, kreativen Anarchie in einer fantastischen, triumphierenden, sauberen, effizienten Art erreicht, die niemand jemals für möglich gehalten hätte. Das war wahrhaftig ein Weihnachtsfest auf Erden. Es wird nie vergessen werden. Eine Art von Event also, die gerne auch heute noch wiederholt werden darf, was schönerweise gelegentlich auch weltweit geschah und geschieht. Und so wünschten sich auch Crass, dass ihre Aktion für Motivation gesorgt hat. Squatting this venue is not a last ditch stand to get a gig. The music business would love us all to be down at the venue. Diesen Platz zu besetzen ist nicht ein letztes Grabengefecht, um einen Auftritt zu kriegen. Die Musikbranche würde uns alle liebend gerne an Veranstaltungsorte gebunden sehen, wo wir ihre Barpreise zahlen. Im Gegenteil, wir hoffen, dass das heutige Treffen eine Inspiration und einen Impuls für die Leute überall darstellt, ähnliche Möglichkeiten wahrzunehmen und sich den Besitz, der uns allen gehört, anzueignen oder sich zurückzuholen. Die von uns verwendeten Mitschnitte findet ihr in voller Länge auf der Website killyourpetpuppy.co.uk, ebenso wie den zitierten Artikel, der illustriert auch auf punkrocker.org zur Verfügung steht. Für nicht so große Punkfans möchten wir an dieser Stelle noch ein besinnlich melancholisches Stückchen in Studioqualität hinterherschieben. Hört ein kleines Intermezzo der LP Yes Sir I Will von Cress aus dem Jahr 1983. Making the compromises. What did you know? What did you care? Brave front's deceitful disguises. What did you know? What did you care? Turning a blind eye to the lies just to keep it all together. But sometimes when I'm alone like this, I wonder whether it's worth it. Socializing. What did you know? What did you care? Endless philosophizing. What did you know? What did you care? Surface agreements, statements of fact, trying to prove we can do it. But sometimes when I'm alone like this, I wonder just who can see through it. Bargains and sacrifices. Says. What did you know? What did you care? Cheap tricks and cheaper devices. What did you know? What did you care? Holding the vision but losing our sight. Endlessly searching solution. But sometimes when I'm alone like this, I wonder how much it's just institution. What did you know? What did you care? Tantrum to cover up the fear. What did you know? What did you care? Another institution, another cross to bear. What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Na, wollen wir doch mal hören, wo meine Kolleginnen diesmal die herrschende Anarchie gefunden haben. In diesem Monat führt uns die Suche nach der Anarchie in ganz schöne Tiefen und Abgründe. Im Iran, an der Universität von Bu Ali Sina in Hamadan, Teheran, wurde die Anarchie im wahrsten Sinne des Wortes im Keller des Institutsgebäudes der Fakultät für Kunst und Architektur gefunden. Einige Studentinnen haben im Sommer 2014 durch Zufall in den Kellerräumen ihres Instituts Räume gefunden, die teilweise vermauert waren. Aber auch durch Arbeiten an dem Heizungssystem kamen unzählige Unterlagen ans Tageslicht, die Erstaunliches belegen sollten. Zusammen mit einer Lehrerin untersuchten die Studentinnen die Unterlagen und fanden dabei heraus, dass ihr Institut in den 70er Jahren als Gefängnis gedient hat. Um später jegliche Spuren von Gefangenschaft und Folter zu verwischen, wurden nach Anwohnerinnenaussage in den 80er Jahren Bäume auf dem Areal gepflanzt. Außerdem war in den mysteriösen Unterlagen das Institutsgebäude nicht mal verzeichnet, nur auf einem Papier, in dem es als Gebäude X bezeichnet wurde. Der Lehrerin gelang es, eine Genehmigung zu erhalten, nach dem alten Eingangsbereich des Gefängnisses zu graben, was teilweise auch erfolgreich war. Mit dem steigenden Interesse wurde auch die Unterlagen genauer durchgegangen, indem ein einziges Mal der Name Dr. Hisami erwähnt wurde, lediglich in einem Suspendierungsschreiben. Diese Suspendierung wurde begründet mit zu hohem anarchistischen Potenzial. Das war 1973.